zwei Seelen in meiner Brust und sie führen Krieg. Ich hab zwei Seelen, eine will Ruhe, die andere fliegt. Es werden noch zwei mehr, denn es zerreißt, reißt, reißt dich wie Papier. Ich hab zwei Seelen in meiner Brust und sie führen Krieg. Ich hab zwei Seelen, eine will Ruhe, die andere fliegt. Doch sie bleiben eins, bevor es mich zerreißt, reißt, reißt. Bleibt mein Körper wie ein Käfig aus Granit. Zwischen Highlife und dem Fliegen, wenn ich eine Einheit mit meinen Themen oder den Wunden, die nach einer Krise nur wieder verheilen bei meiner Familie. Wie ein Baum, die Blätter am Himmel, doch seine Wurzeln gehen in die Tiefe. Feuer und Eis, Geschrei und Stille, wir kämpfen nicht, wir führen Kriege. Keine Liebe, die wir geben, im Leben passen die Schläge auf dich ein wie der Regen, durch den wir gehen. Alle meine Muskeln angespannt, verkrampft, eine Wand, die mit keinem redet. Denn dahinter kämpfen zwei Seelen ums nackte Überleben. Meine will stille, die andere Sturm. Meine Hand greift ein, was die andere aufbaut. In einem Moment will ich ein Traum aus und an einem anderen nur wieder draufhauen. Ein Trümmer fällt in meinem Inneren unter einer Schicht aus, als sie nicht auftaut. Aber niemals löst das Feuer in meinen Augen sich in Rauch auf. Ich hab zwei Seelen in meiner Brust und sie führen Krieg. Ich hab zwei Seelen, eine will Ruhe, die andere fliegt. Es werden noch zwei mehr, denn es zerreißt, reißt, reißt dich wie Papier. Ich hab zwei Seelen in meiner Brust und sie führen Krieg. Ich hab zwei Seelen, eine will Ruhe, die andere fliegt. Doch sie bleiben eins, bevor es mich zerreißt, reißt, reißt. Bleibt mein Körper wie ein Käfig aus Granit. Hergerissen, so viel Last auf meinem Gewissen. Dämmert sich der Engel und der Teufel auf deinen Schultern und streiten, liegt die Wahrheit meist dazwischen. Ja oder nein, kennt kein Vielleicht. Zwischen Krieg und Frieden ist keine Mitte. Doch mit aller Kraft versuche ich im Lärm nur die Stille und in meinem Chaos mich selber zu finden. Flieg hoch in den Himmel, aber fall dann hart auf den Boden der Realität. Träumen los von der Wolken unter einem Jahr, aber stehen mir nur selbst im Weg. Drei Schritte vor, wieder zwei zurück. Doch hält mich nicht ab, davon weiterzugehen. Erst mach ich mich groß und dann rede ich mich klein. Mann, diese Welt macht schizophren. Doch ich werde stärker, meine Haut härter mit jedem Meter, den wir gehen. Und flüstere den Geistern, die ich rief, in Richtung Wolken mein Gebet. Doch ich komm klar, kein Problem. Und ein Blick in den Spiegel zeigt mir nur wieder mal ein Fenster zu zwei Seelen. Ich hab zwei Seelen in meiner Brust und sie führen Krieg. Ich hab zwei Seelen, eine will Ruhe, die andere fliegt. Es werden noch zwei mehr, denn es zerreißt, reißt, reißt dich wie Papier. Ich hab zwei Seelen in meiner Brust und sie führen Krieg. Ich hab zwei Seelen, eine will Ruhe, die andere fliegt. Doch sie bleiben eins, bevor es mich zerreißt, reißt, reißt. Bleibt mein Körper wie ein Käfig aus Granit.